So ist denn auch der Aufbau blinden Gehorsams in der Politik das Allerverfehlteste. Ist die Organisation aber eine derartige, dass von einer dem blind gehorchenden, unkontrollierbaren und kritiklos hingenommenen Oberleitung ausgehenden Befehle und Weisungen befolgt werden, dann bedarf es für den Erzfeind nur mehr der Schlauheit, an diese Spitze den unerkannten Vollzieher ihrer geheimen Pläne zu stellen, damit ein ganzes völkisches Gebilde dem Willen eines einzigen, als verkappter Erzfeind nicht erkannten Mannes gehorche. Ist aber jeder einzelne politisch Tätige auf sein eigenes Urteil gestellt, dann wird doch früher oder später der versteckte Schwindler an der aufblitzenden Einsicht irgendeines selbstständig Denkenden zustanden werden. Man sieht, in der Politik darf gar nicht wie im Heere der Einzelne mit seinem persönlichen Denken und Meinen ausgeschaltet sein. Einzig und allein, wenn jeder an seiner Stelle selbstständig denken darf und seine Gedanken jederzeit an oberster Stelle mitteilen kann, ist die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, dass die politischen Schwindler entlarvt und verjagt werden, ehe ihr Vernichtungswerk für alle Zeiten gelungen sein müsste. Mit den drei Aufsätzen vom Judas, vom Hitler und vom Militärischen meinen wir, dass das Allerwichtigste, was anders werden muss, im deutschen Erlösungskampfe gesagt ist. Dass wir in diesem der Wirtschaftsreform gewidmeten Buche uns bis zur Namensnennung und Parteifestlegung auf die momentane Wirklichkeit beziehen, hat seinen Grund darin, dass nur von den Kreisen der unter der Flagge der nationalsozialistischen Bewegung zusammengescharten eine Reform ausgehen kann. Allerdings nur so, dass die Menschen solchen Willens sich nicht, wie bisher, den Weg zu den Andersgesinnten durch die symbolischen, offen zur Schau getragenen Zeichen selber verrammeln, wo es ja Zions Schlauheit gelungen ist, seinen Schutzbefohlenen eben jene Symbole und Abzeichen so sehr verhasst zu machen, dass der diese zur Schau tragende ungeprüft vom Bürgertum und Arbeiterschaft abgelehnt und abgewiesen werden. So wird es denn für den großen arischen Endkampf nötig sein, überall bei den Menschen arischer Rasse sich Zugang und Gehör zu verschaffen, als der Bringer der Weltordnung des arischen Menschentums. Nicht militärische Disziplin und Zucht, nicht Heldentum der Faust und Waffe, das geistige Heldentum wird die Welt erneuern. Und darum erzieht die arische Jugend zu geistigen Helden. Zivilcourage, sich zu sich selber bekennen, unbekümmert um Andersdenkende und Obenstehende, das wird die Zukunft entscheiden. Und in diesem Zusammenhang muss es deutlich und klar gesagt werden, der Deutsche, der mit der Waffe in der Hand ein Held zu sein vermag, er war und ist zumeist geradezu als Feigling überall dort zu bezeichnen, wo es eigener, unbeirrbarer und allen Gegnern oder auch Freunden zum Trotze auszusprechender Überzeugung bedarf. Hier nicht rückhaltlos die Wahrheit zu sagen, hieße das Erbübel viel zu lange knechtisch entarteter durch verlogene Schönfärberei verewigen. Wird aber die völkisch sein wollende Jugend nicht zu Geistesmut und Bekennerkraft im Alltag und in jedem Einzelfalle erzogen, dann wird arisches Denken nie mehr die zur arischen Neuordnung nötige Herrschaft im Sinne des Vorherrschens und Vorhandenseins erlangen. Nicht der Mut der Faust, der Mut des Geistes wird den allerletzten Kampf entscheiden. Dieser arische Geist aber wird nunmehr nötig haben, all überall in der Welt seinesgleichen zu erkennen und sich ihm organisch anzugliedern und Treue zu bewahren, wie es die welterobernden Juden ihrerseits seit Jahrhunderten vermochten. Wenn die Menschen des fassenden Geistes nicht anders wie die Bewegenden und Beweglichen zusammenstehen, dann kann die Erlösung kommen. Damit aber endlich bedacht werde, wie die Weisen von Zion zum Unterschiede von den Ariern vorgingen und also siegen mussten, diene beifolgende Gegenüberstellung der so ganz anders gearteten zwei Welten. Erstens, gemeinsam allen Landen ist ein vermittelnd Band. Du hast mich stets verstanden, so wie ich dich verstand. Der Gegensatz verschwindet, den die Partei benennt, der reine Geist verbindet dort, wo die Meinung trennt. Im arischen Bereiche gibt's nur ein einzig Reich, wir denken nicht das Gleiche, und doch wir denken gleich. Zweitens, gemeinsam allen Landen ist ein vermittelnd Band, ihr habt euch stets verstanden mit jüdischem Verstand. Der Gegensatz verschwindet, den die Partei benennt, denn Schwindelgeist verbindet, wo Meinungsschwindel trennt. In Zions Machtbereiche gibt's nur ein einzig Reich, ihr schwindelt nicht das Gleiche, und doch, ihr schwindelt gleich. Dort Irrtum, Missverständnis, Zwist und Wahn, hier alterbter, tief durchdachter Plan. Die in aller Herren Landen so meisterhaft Gleichschwindelnden haben heute ihr Weltziel erreicht. Mechanisiert liegt der arische Geist darnieder, dank der Organisation der Allbeweger. Überall haben sie in allen Parteien ihre Leute wirken lassen zu unsichtbar gemeinsamer Allbeherrschung und darauf folgender Allvernichtung. Ungesehen blieb all dies Teufelswerk von List und Verstellung bis zum heutigen Tage. Nun aber will in allerletzter Stunde ein all diesen Dingen völlig bewusst Gegenüberstehender den Gegenstoß vorbereiten. Nun aber soll der Arier seinerseits, unbekümmert um Parteitotschlagworte, die ewiglich ad majorem Judei gloriam trennen, ebenso sicher, ebenso schnell und ebenso wirkungsvoll lernen, den Bruder zu erkennen, sich ihm im Instinkte der Gleichheit verbunden fühlen und so die große heilige Armee der arisch Gewillten zu bilden. Die arische Armee wird kommen. Ein jeder, der hellen kindlichen Gemütes ist, wird in ihr Rekrut sein. Soldaten aber werden sie genannt sein dürfen, die von dem Wesen ihrer selbst und dem Unterschiede zu den Anderes und Anderswollenden der beweglichen Struktur durchdrungen sind und sich so zu bewusstem Tun zusammenschlossen. Unteroffizier aber wird dieser unkriegerischen Geistesarmee jeder sein, der die Grundgedanken einer zu errichtenden arischen Weltordnung erfasst hat, sie seinen Brüdern darzustellen vermag und imstande ist, den ehrlichen Freund und Weggenossen vom Schwindler und Judas zu unterscheiden. Wer das nicht kann, der mag in der Truppe marschieren, selbst als Unterführer kommt er nicht mehr in Betracht. Offizier aber wird nur der zu sein vermögen, der imstande ist, schöpferischen Geist und selbstherrliche Persönlichkeit aus der arischen Menschheit im täglichen Leben herauszufinden, sie dorthin zu stellen, wo sie hingehört, und sich ihr, wenn sie ihm überlegen ist, neidlos und liebend zu unterordnen. Wer sich nicht dem wertvolleren, schöpferischen zu unterordnen imstande ist, der darf nimmer kommandieren in der neuen Vereinigung bewusst arischer Verbände. Feldherr endlich wird nur der Schöpferische sein dürfen, der mit dem genauen Wissen um das zu erreichende Ziel nicht minder als mit dem scharfen Blick für alle realen Einzelheiten des einzuschlagenden Weges und der ihm feindlich widerstehenden Hindernisse begabt ist. Die Idee allein sind nichts und dürfen keinem zum Führer bestimmen, der nicht, eben wie dieser geistige Held, den wir heute brauchen, auch die Erkenntnis des einzelnen, realen, allzu menschlichen besitzt, das seiner Idee auf dem Verwirklichungswege entgegensteht.